Ein Grundsatzstreit verschattet gerade das Filmfestival von Cannes. Da geht es um eine Gretchenfrage, nämlich sollten auf großen Festivals Filme laufen, die gar nicht fürs Kino gedreht wurden, sondern für Online-Streaming-Dienste wie Netflix. Gleich zwei von Netflix produzierte Filme sind im Wettbewerb von Cannes vertreten. Zum einen der neue Film des amerikanischen Regisseurs Noah Baumbach und Okja, ein Film des koreanischen Kultregisseurs Bong Joon-ho. Für Jurypräsident Pedro Almodóvar scheint die Sache klar zu sein. I mean, what I prefer is absolutely is just to be seen in not only 190 countries, but always to be seen in a big screen. Er möchte nicht nur, dass seine Filme weltweit laufen, sagt er, sondern auch auf der großen Leinwand. Fragen wir mal unsere Filmkritikerin Anke Lewicke in Cannes. Anke, worum genau wird da gestritten? Also welche Positionen und Interessen stehen sich gegenüber? Naja, es ist ja nicht zum ersten Mal, dass eine Netflix-Produktion auf einem großen Festival läuft. Und bisher hat es aber nie so große Diskussionen gegeben. Und dass das jetzt hier in Cannes passiert, das ist sicher kein Zufall. Denn Frankreich versteht sich ja als große, große Kinonation. Und ich muss ja zugeben, als deutsche Filmkritikerin schaue ich immer mit Bewunderung auf die Franzosen, weil hier die Kinoleidenschaft so tief in der Gesellschaft auch verankert ist. Und diese Kinokultur wird natürlich auch gesetzlich gefördert und geschützt, vielmehr bei uns und das auch gegen die Streaming-Dienste. Also erst 3 Jahre nach dem Kinostart dürfen die Filme auf Internetportalen zu sehen sein. Und das Filmfestival von Cannes ist jetzt den französischen Kinobetreibern auch noch im Vorfeld entgegengekommen. Sie haben gesagt, ab nächstes Jahr zeigen sie nur noch Produktionen im Wettbewerb, für die eine Kinoauswertung in Frankreich garantiert ist. Und das ist natürlich auch wieder so ein absurdes Unding, weil du kannst dir ja vorstellen, jeder große Name kriegt natürlich in Frankreich einen Verleih, aber jetzt hast du vielleicht einen ganz spannenden Regisseur aus der Südmongolei, der hat ein Meisterwerk gedreht, den kennt aber noch keiner, deshalb kriegt er keinen Verleih, deshalb darf er hier nicht im Wettbewerb laufen und da wird es doch wirklich bedenklich. Also letztlich unterwirft sich das Festival im Dienste der Kinokultur dann den Marktgesetzen, also das geht auch nicht. Du hast ja heute Morgen den ersten von zwei umstrittenen Filmen gesehen von zwei Netflix-Produktionen, nämlich Okja und Bong Joon-ho. Und da sind US-Superstars dabei, Tilda Swinton, Paul Dano, Jake Gyllenhaal. Passt dieser Film rein in den Wettbewerb des zweitwichtigsten Kinofestivals der Welt? Naja, also beim Vorspann war jedenfalls mal Stimmung in der Bude. Also das Netflix-Logo wurde ein bisschen beklatscht, aber noch mehr ausgebuht. Und dann tobte bei den ersten Szenen regelrecht der Saal, weil das obere Bilddrittel ragte so über die Leinwand hinaus. Und man könnte sagen, dass die ganze Netflix-Angelegenheit zur Projektionsmetapher wurde. So als habe der Filmvorführer symbolisch für diesen Film schon einmal die Leinwand verkleinern wollen. Das dauerte dann alles und dann lief der Film. Ja, und mal um ehrlich zu sein, ich bin ja ein großer Fan von Bong Joon-ho und seinen abgedrehten Action- und Monsterfilmen, weil sie so subversiv die koreanische Geschichte und Gegenwart durchleuchten. Aber von subversiv kann jetzt hier wirklich keine Rede sein. Also es geht um ein drolliges, super dickes Riesenschwein. Das ist eine Mischung aus Elefant und Luftballon mit so ganz zarten Härchen. Das sieht super aus und das Schwein kommt aus einem Genlabor und wächst glücklich in den Bergen in Südkorea bei einem Mädchen auf. Und dann soll es aber geschlachtet werden in New York. Ja, und Tilda Swinton ist eben das große, böse Kapitalistenschwein. Und das ist so eine banale Gut- und Böse-Geschichte, die gar nicht so viel Schauwerte hat und die hier wirklich nichts im Wettbewerb zu suchen hat. Und dieser Streit hier zwischen den Streaming-Diensten und ja zum einen den Kulturschaffenden, die sich für Kino interessieren in Frankreich, aber auch dem Filmfestival von Cannes, Anke. Wenn du in diese Sache schlichten könntest, was würdest du tun? Naja, für Festivals würde ich sagen, dass hier alle Filme eine Chance haben sollten, egal ob sie jetzt von wem sie produziert wurden, ob von irgendeinem großen Mediastudio, ob von kleinen Produzenten oder eben von Netflix oder Amazon. Weil auf Festivals geht es eben um Kino- und Bilderdiskurse jenseits des Business. Und natürlich muss man in Frankreich vielleicht dann auch weniger weltfremd sein und diese Fristen verkürzen. Ich meine, 3 Jahre ist ja ein bisschen lang. Man könnte das auch auf dem halbes Jahr verkürzen. Und ich glaube, das ist aber eine Diskussion, die muss für jedes Land auch anders aufgerollt werden. Nimmst du zum Beispiel ein Land wie China, da gibt es schon lange Film-Online-Portale und das Kino boomt trotzdem. Oder nimmst du England, da gibt es schon ganz spannende Modelle. In London laufen die Filme noch in den Kinos. Sie werden aber gleichzeitig für den Rest von England, wo es keine Kinos mehr gibt, schon eben auf Streaming-Diensten gestellt. Und da muss man einfach schauen und das bleibt sicher eine spannende Diskussion. Und ich bin irgendwie gespannt, auch wie es weitergehen wird. Aus Cannes zum Streit zwischen Kinotraditionalisten und Netflix. Anke Lebecke, besten Dank. Bitte.